Kann, denn ich bin immer wieder sowas wie ein echter Mann. Zumindest sagt es mir deine Frau, denn ich bleibe ganz genau immer in der Nähe und sie sagen, das ist nicht falsch. Jede Frau will mich sowieso dann haben. Viele Anfragen, viele Fragen muss ich gar nicht erst haben. Ich gehe sogar lieber da mal in den Knast, damit man einfach mal wieder mal davon nichts raff, dass ich einfach das ausnutze, was ich gerade so kriegen kann. Denn das ist das ein Idiot, wenn ich besiegen kann. Ja, die Pol wollen meine Drogen haben. Interpol hat extra ihre Seite geändert. Den ich Kommandant geschlendert und die Medikamente für die Menschheit nehmt ihr euch denn extra weg. Das war das gegen das komische Virus-Ding, was einfach nur aus Gestank kommt. Kein Wind, das ist mechanische Reaktion von Tatsachen, so ähnlich wie Kloster, eigentlich verboten, aber tatsächlich passiert. Das ist dieser Mist und ich bin bei und denk, ihr habt's kapiert. Pharmaindustrie, sucht meinen Namen da auch, denn ich bin auch da, aber Sigma halt recht merkt, was mich braucht. Die Politik gehört mir sowieso auch, denn ich bleibe immer wieder mit diesem Flow, den ich halt brauche. Ich wieder da bin, wo ich dann wieder bin. Und alle, die das nicht verstehen, sind im Hundert blind. Das geht mit Strat her und Antipsychotikum damit. Dein Hirn bleibt stumm, die Blutader deines K-Rezeptors wird gestoppt. Und der H auch, A, E und B sowieso auch. Und dann bist du irgendwie taub in deinem Körper. Der Rest in deinem Körper verändert sich durch das Knochenmark von dem Gift. Und deswegen gibt es auf dieser Welt dieses Gift. Das kennt man dein Krebs unter Tod, Herzschlag und so. Stopp, Wechselerkrankung und diese weiteren Sachen. Ich bin einfach nur fauler, weise Mann, einfach studierter Arzt geworden. Und ich lüge denn nicht, warum soll ich denn lügen? Mir glaubt doch eh niemand, denn ich weiß, wer ich bin. Und ich brauch euch nicht, denn das ist euer Leben und ich mach's nicht für dich.